Kundgabe 5402. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.05.1952. Kennzeichen des inneren Wortes. Ein gewaltiger Kampf ist entbrannt zwischen den Mächten des Lichtreiches und denen der Finsternis. Denn es ist die Endzeit dieser Erde. Es steht die Erde vor einer Umwälzung um des geistigen Willen, das nun im Mittelpunkt jenes Kampfes steht. Der Fürst der Finsternis ist sich bewusst, dass es um seine Macht geht, dass er nur noch wenig Zeit hat und er darum alles versucht, um seine Macht zu verstärken. Es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, der von Seiten der Finsternis mit List und Tücke geführt wird und dem daher viele Menschen erliegen, die sich betören lassen von Schein und Maske. Wo sich meine Lichtboten einschalten können, ist keine Gefahr, doch auch der Satan bedient sich mitunter des Lichtkleides. Und dann ist er schwer zu erkennen von unkundigen Menschen, die die Bindung nur zum Schein hergestellt haben, doch innerlich noch so getrennt sind von mir, dass ich ihnen nicht offenkundig beistehen kann. Die also bereitwillig den Lockungen und Verführungen meines Gegners erliegen, weil er sie irgendwie weltlich anspricht und sie daher auch weltlich reagieren. Es ist in Zeiten geistiger Dunkelheit ein Lichtstrahl wohl äußerst wohltuend, denn das Licht kommt von oben aus meinem Reich und wird immer einen Schein ausstrahlen, der in der Dunkelheit beglückend empfunden wird. Doch mein Gegner wirket oft als Parallele. Er will das Gleiche tun, doch langt seine Kraft nicht aus. Er weiß es, dass die Menschen das Licht suchen und tritt ihnen daher gleichfalls als Licht entgegen. Doch es ist ein Licht, das keine Helligkeit verbreitet. Es ist nur Truglicht. Es ist gewissermaßen ein Phantom, das vergeht, so es aufmerksam in Augenschein genommen wird. Dennoch steht fest, dass sich der Satan oft in ein Lichtgewand kleidet, um die Menschen zu verwirren. Dass er es aber nur dann kann, wenn ihm der Wille der Menschen einen Untergrund bietet, wo er sich nun verankern kann. Das wird niemals dort der Fall sein, wo innige Liebe zu mir meine Gegenwart garantiert. Aber leicht dort, wo ein Grad von Lieblosigkeit diese meine Gegenwart verhindert und meinem Gegner den Zutritt gestattet. Weshalb ein mir voll und ganz ergebener Diener dieses Wirken des Satans nicht zu fürchten braucht, dagegen höchste Vorsicht walten lassen muss, wer noch in, wenn auch leichten, weltlichen Banden ist. Denn der Satan schlüpft dort ein, wo ich nicht bin, kann sich aber niemals dort einnisten, wo meine Gegenwart sicher ist. Mein Gegner sucht durch Unwahrheit, Irrtum und Lüge den Geist der Menschen zu verdunkeln, während ich, wo ich wirke, durch reinste Wahrheit ein Licht gebe, helles, klares Verständnis für alle geistigen Probleme und für mein Wirken und Walten, für meinen ewigen Heilsplan. Doch meinem Gegner ist eines nicht gegeben, sich kundzutun durch das innere Wort. Und nun merket auf, welches sind die Kennzeichen des inneren Wortes, des Ausdrucks meiner Liebe zu euch, der Kraftübermittlung, die in zum Wort geprägten Zustand euch berühret? Mein Wort berührt euer Herz und spricht das Herz an. Mein Wort kann also nur empfunden werden, und diese Empfindung wird formuliert von dem Verstand des Menschen, so dieser bereit ist, göttliche Ausstrahlungen gelten zu lassen. So also der Mensch bewusst in sich hineinhorcht, was ich ihm künde. Es kann aber auch eines Menschen Zunge reden, angetrieben von einer Kraft, wo also der Verstand des Menschen ausgeschaltet ist und diese Kraft sich des Menschen Mund bedient, um sich zu Gehör zu bringen. Es kann wohl auch ein Lichtwesen diese Kraftäußerung von sich geben. Aber auch Kräfte aus der Finsternis können sich die Gelegenheit zunutze machen, wo sich ein Mensch öffnet, um mit unsichtbaren Kräften in Verbindung zu treten. Es ist nun der Wille ausschlaggebend, von welchen Kräften er beschlagnahmt wird. Es wird nun die Zunge des Menschen in Bewegung gesetzt. Der Mensch spricht, getrieben von jener Kraft. Doch nicht ich bin es, der dann spricht, wenngleich gute Kräfte dem Menschen geistiges Gut vermitteln können, das auch meinem Willen entspricht. Mein Wort aber ist meine direkte Ausstrahlung, die wohl auch umgeleitet werden kann durch ein Lichtwesen auf das Herz des Menschen, doch immer in der Weise, dass das geistige Ohr mein Wort vernimmt, dass also der Mensch von mir angesprochen wird und er mich hört, nicht aber, dass sein körperliches Ohr hört, was sein Mund spricht. Versteht ihr das? Wenn ich rede, so hört mich das geistige Ohr. Im Herzen vernimmt der Angesprochene mein Wort. Spricht aber ein Wesen durch einen Menschen, so hört sich der Mensch selbst reden, und zwar so, als spreche der Mund mechanisch, was auch der Fall ist, weil sich ein Wesen seiner bedient, um sich selbst zu äußern. Und es kann dieses Wesen auch in meinem Auftrag reden, und aus solchen Äußerungen können die Menschen gleichfalls großen Nutzen ziehen. Es kann aber auch ein Ungeist sich einschalten, was dann der Fall ist, wenn der Mensch eigene Gedanken bewegt, die irdisch gerichtet sind, oder wenn er in Willensschwäche sich gänzlich dem geistigen Einwirken überlässet. Wenn also sein Zustand gleichsam ein medialer wird, das heißt, wenn er selbst nicht mehr das kontrollieren kann, was sein Mund ausspricht, dann ist er nur ein mechanisches Sprachrohr für geistige Kräfte, und dann ist immer Vorsicht geboten, die geistigen Ergebnisse als Wahrheit anzunehmen. Dann ist eine ernste Prüfung erforderlich, soll nicht Irrtum als Wahrheit angesprochen werden. Wer mein Wort höret, der wird durch den Geist in sich angesprochen, der ein Teil meiner selbst ist. Und so der Geist im Menschen sich äußert, kann er nur vom geistigen Ohr des Menschen vernommen werden, nicht aber vom körperlichen Ohr. Das geistige Ohr aber ist eine Empfindungsangelegenheit. Es fühlt der Mensch im Herzen meine Ansprache, auch wenn er sie nicht hörbar übertragen kann auf den Mitmenschen. Ist es aber mein Wille, dass er mein Wort weitergibt, dann ist der Mensch auch fähig, sein Empfinden dem Verstand weiterzuleiten, der nun das empfundene Wort festhält und in verständlicher Weise formuliert. Denn meine Ansprache ist eine Kraftanstrahlung, eine Berührung der Seele des Menschen. Und diese Kraft wird durch meinen Willen zu einer Form, die für euch das Wort ist. Wohl können sich alle Menschen von mir angesprochen fühlen, die mich lieben und mit mir in Verbindung treten wollen, die also eine Liebeäußerung erwarten. Denn ich neige mich allen meinen Kindern zu, die nach mir rufen, und höre sie an. Und ich gebe ihnen auch Antwort. Ich tröste sie, gebe ihnen Ratschläge, Ermahnungen, Warnungen. Ich sichere ihnen meine Hilfe zu, und so sie aufmerksam in sich hineinhorchen, werden sie auch die feine Stimme vernehmen. Doch immer so, dass sie glauben, sich selbst diese Worte zu sagen, die sie gern vernehmen möchten. Ist aber ein Mensch dazu ausersehen, die Wahrheit hinauszutragen in die Welt, den Mitmenschen das Evangelium zu künden, so muss er selbige erst von mir zugeleitet bekommen, und dies geschieht durch das innere Wort, durch einen Vorgang, der eben als erstes voraussetzt, dass das geistige Ohr des Menschen so ausgebildet ist, dass er das, was ich ihm nun empfindungsmäßig vermittle, als geistiges Wort hört, dass er nicht darauf wartet, so angesprochen zu werden, dass sein körperliches Ohr es vernimmt, sondern im tiefen Glauben an meine Liebe er auch meiner Ansprache harret, das heißt, sich öffnet, dem Liebekraftstrom und die Berührung empfindet, gleich gesprochenen Worten, die das Herz nun dem Verstand vermittelt, also dem Verstand gewissermaßen fasslich die nötigen Erklärungen gibt, um die geistige Sprache verarbeiten zu können. Ein solcher Wortempfang verpflichtet zu einer Mission, denn der Empfänger nimmt geistiges Gut aus meiner Hand entgegen. Ich selbst teile mich ihm mit. Und es geschieht dies in so einfacher Weise, dass der Mitmensch kaum etwas Absonderliches bemerkt und der einzige Beweis meiner Liebeanstrahlung schriftlich festgehaltene Weisheiten sind, die mich in meiner Wesenheit bezeugen. Und es sollte darum nicht schwer sein, mein Wort zu erkennen, weil ich durch Zuleiten meines Wortes zur Erde bezwecke, mich selbst, den Menschen so darzustellen, dass sie mich lieben lernen. Dieses aber nur dann möglich ist, wenn ich mich ihnen als liebevollster Vater offenbare, wenn ich ihnen erkläre, dass die Liebe allein bestimmend ist für mein Walten und Wirken, und wenn ihnen darum Kenntnis gegeben wird von meinem Heilsplan von Ewigkeit. Das, was als mein Wort einem Menschen vermittelt wird, muss also aufschlussreich sein. Es darf nicht verwirren, nicht unverständlich, nicht exaltiert klingen. Es muss klar und rein, für alle Menschen verständlich und darum beglückend klingen. Es muss auch auf die Menschen, denen es vermittelt wird, wirken wie eine Liebestrahlung. Es muss die Herzen der Menschen berühren und dort Widerhall finden, wo sie sich öffnen. Es muss sich der Mensch angesprochen fühlen von mir und dadurch aufs Tiefste beeindruckt werden. Ich selbst muss erkannt werden als Geber des Wortes, weil ich durch mein Wort mich selbst offenbare. Amen.